Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Die Freiheit wird eine Episode gewesen sein. Erst viel später, als das Internet für ihn bereits Tod bedeutete, wurde ihm bewusst, dass er dem Tod auch in den pornografischen Online-Fotos schon begegnet war. Weil es einen Kurzschluss im Gehirn verursachte, die Persönlichkeit auf einen geschlossenen Kreislauf von Reiz und Reaktion reduzierte. In seinem Roman Unschuld zeichnet Jonathan Franzen ein düsteres Bild der digitalen Welt. Und dennoch ist für viele Menschen weltweit das Internet ein Versprechen nahezu grenzenloser Freiheit. Wir verwalten unsere Finanzen, unsere Reisen und immer häufiger unsere Beziehungen über das Internet. Schriftsteller veröffentlichen ihre Bücher einfach selbst, sind nicht mehr von Verlagen abhängig. Das Netz macht angesammeltes Wissen Menschen im hintersten Winkel der Welt zugänglich. Ja, das Internet soll sogar ganze Revolutionen wie den arabischen Frühling ausgelöst haben. Auf der anderen Seite scheint die Mehrheit der Deutschen zu glauben, dass ihnen gerade durch das Internet ein Stück persönlicher Freiheit genommen wird. Hans Magnus Enzensberger, Schriftsteller der 68er Generation, hat 10 Regeln fürs Internet verfasst, in denen es ausschließlich darum geht, wie man dem Internet entkommen könnte. Regel Nummer 5 besagt zum Beispiel: Dem Aberwitz alle denkbaren Gebrauchsgegenstände, von der Zahnbürste bis zum Fernseher, vom Auto bis zum Kühlschrank, über das Internet zu vernetzen, ist nur mit einem totalen Boykott zu begegnen. Aber woher kommt diese Skepsis? Bedroht das Internet unsere Freiheit tatsächlich? Wir wollen dieser Frage nachgehen und sehen, was uns Heidegger, Kant und andere philosophische Größen dazu sagen können. Denn interessanterweise findet sich dort einiges, was zumindest so klingt, als sei es über das Internet geschrieben worden. Aber klären wir zunächst einmal, wie die unterschiedlichen Philosophen den Einfluss der Technik allgemein auf das menschliche Leben sehen. Zum Beispiel Martin Heidegger, der, würde er heute noch leben, ganz sicher kein Handy in der Tasche hätte. Seine Manuskripte schrieb er noch in den 60er Jahren von Hand, unter anderem in einer Holzhütte im Schwarzwald. Heidegger konnte bis zu seinem Tod in den 1970er Jahren natürlich nur über Geräte sprechen, die es zu seinen Lebzeiten schon gab. Aber seine Thesen über das Wesen der Technik gelten durchaus auch fürs Internet, sagt der Freiburger Philosoph Professor Dr. Günter Fiegal. Ich finde es richtig, wenn Heidegger in diesen späten Texten versucht, das Wesen von Technik, also auch von Kommunikationstechnik, derart zu bestimmen, dass er sagt, es handelt sich hier um eine Einrichtung der Welt im Ganzen. Also Technik ist nicht das autonom gewordene Handwerkszeug, sondern Technik ist eine Möglichkeit von Welt. Heideggers These ist, dass Technik grundlegend bestimmt, wie wir die Welt um uns herum verstehen. Heideggers berühmtestes Beispiel aus der vordigitalen Zeit ist das Wasserkraftwerk. Das Wasserkraftwerk ist nicht in den Rheinstrom gebaut, wie die alte Holzbrücke, die seit Jahrhunderten Ufer mit Ufer verbindet. Vielmehr ist der Strom in das Kraftwerk verbaut. Er ist, was er jetzt als Strom ist, nämlich Wasserdrucklieferant aus dem Wesen des Kraftwerks. Das Kraftwerk gibt dem Fluss also einen anderen Sinn. Er ist Wasserdrucklieferant und dient der Energiegewinnung. Das Wesen der Technik bestimmt demnach, welchen Sinn wir den Dingen in der Welt zuschreiben, nämlich im Hinblick auf ihre Nutzbarmachung. Man muss Heidegger nicht unbedingt folgen in der These, dass unser Verständnis der Welt einzig und allein durch die Technik geprägt ist und wir dieser Sichtweise machtlos ausgeliefert sind. Aber zumindest lässt sich kaum widerlegen, dass gerade das Internet mehr ist als eine technische Einrichtung, die Computer miteinander verbindet. Es verändert unsere Welt auch im Ganzen. Und zwar so, dass wir dem nicht einfach entgehen können, selbst wenn wir mal einige Tage keine E-Mail schreiben. Denn schon die Möglichkeit, eine E-Mail zu verschicken oder zu empfangen, ändert unsere Art zu kommunizieren. Das Internet wirft somit auch grundlegende Fragen auf, sagt Professor Fiegal. Man kann schon sagen, dass mit jeder technischen Innovation die Frage, wie wir uns in der Welt verhalten können und verhalten sollen, sich aufs Neue stellt und wir diese ethische Frage auch immer wieder neu beantworten müssen. Das ist ganz normal so. Das war eigentlich auch in vortechnischen Zeitaltern so. Sobald sich Lebensbedingungen geändert haben, hat man sich fragen müssen, wie man unter diesen Bedingungen ein gutes Leben führen kann. Die Frage, die sich derzeit viele stellen, werden wir zu weniger freien Wesen, wenn wir das Internet nutzen? Die Überwachung, die Daten, die wir preisgeben, die Konzerne, die vielleicht bald unsere Gedanken lesen können. Bisher setzen sich noch wenige Philosophen grundlegend mit diesem Thema auseinander. Einer von ihnen lehrt an der Berliner Universität der Künste, Professor Byung-Chul Han. Er stammt aus Südkorea, lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Was er zu den Folgen der Digitalisierung schreibt, ist deutlich. Die Freiheit wird eine Episode gewesen sein. Und? Big Data kündigt das Ende der Person und das Ende des freien Willens an. Ist das wirklich so? Heidegger ging ja davon aus, dass Technik der Welt um uns herum einen anderen Sinn gibt. Der zentrale Charakter dieses Sinns im technischen Zeitalter ist, die Natur auszubeuten, sie auf verwertbare Elemente abzuklopfen. Professor Byung-Chul Han würde dieser These von Heidegger nicht widersprechen. Im Internet wird der Mensch zum Gegenstand der Ausbeutung. Heute wird jeder Klick, den wir tätigen, jeder Suchbegriff, den wir eingeben, gespeichert. Jeder Schritt im Netz wird beobachtet und registriert. Unser Leben bildet sich komplett im digitalen Netz ab. Gemessen werden Körpertemperatur, Blutzuckerwerte, Kalorienzufuhr, Kalorienverbrauch, Bewegungsprofile und Fettanteile des Körpers. Auch Befindlichkeiten, Gemütszustände und alltägliche Aktivitäten werden protokolliert. Das dient bekanntlich dazu, mit diesen Daten Geld zu verdienen. Ein besonders schillerndes Beispiel dafür ist die US-amerikanische Firma Axiom. Sie handelt mit den persönlichen Daten von rund 300 Millionen US-Bürgern. Axiom weiß inzwischen mehr über die US-Bürger als das FBI. Im Katalog werden sie wie Waren angeboten. Für jeden Bedarf gibt es etwas zu kaufen. Konsumenten mit höherem Marktwert finden sich in der Gruppe Shooting Star. Mit 36 bis 45 sind sie dynamisch, stehen zum Joggen früh auf, haben keine Kinder, sind aber verheiratet, machen gerne Reisen und schauen die Serie Seinfeld. Das Besondere an dieser Form der Ausbeutung ist, dass sie ohne jeden Zwang auskommt. Denn mit jedem Klick, mit jeder Websuche liefern wir freiwillig, wenn auch meist unbewusst, neue Daten. Aus den Daten entsteht ein digitaler Abdruck unserer Person, ein zweites digitales Ich. Meist bleibt dieses digitale Ich unsichtbar. Es liegt versteckt auf den Servern der Internetkonzerne. Aber jenes digitale Ich hat auch einen öffentlichen Teil. Wir sorgen selbst dafür, dass viele Informationen über uns öffentlich werden, in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co. Wir posten Fotos vom Urlaub, kommentieren Artikel oder betreiben einen persönlichen Blog. Aus Sicht von Byung-Chul Han gefährdet das unsere Selbstbestimmung. Je mehr Dinge über uns öffentlich sind, desto höher der Druck, bestimmte Normen zu erfüllen. Professor Han spricht von der Transparenzgesellschaft. Zur Ökonomie der Transparenz gehört es, Abweichungen zu unterdrücken. Sie erzeugt einen Effekt der Konformität, als würde jeder jeden überwachen, und zwar vor jeder Überwachung und Steuerung durch die Geheimdienste. Das digitale Ich ist ein inszeniertes Selbst, ausgerichtet an den Erwartungen der Öffentlichkeit. Und das greift zurück aufs reale Leben. Hochzeiten, Kindergeburtstage und Urlaube ähneln sich in ihrem Eventcharakter zunehmend und bedienen bestimmte Klischees. Diesen Konformitätsdruck nennt Martin Heidegger das Mann. Für ihn die greifbarste Form der Unfreiheit. Jeder ist der andere. Und keiner er selbst. Für Heidegger geht es dabei darum, dass sich Menschen an austauschbaren Meinungen und Klischees orientieren. Sie tun das seiner Meinung nach, weil ihnen so eigene Erfahrungen mit den Dingen abgenommen werden, die anstrengend sein können und sie sogar in ihrem Selbst in Frage stellen können. Die digitale Technik verführt zum sogenannten Mann in vielerlei Hinsicht, sagt Professor Figal. Ich habe das in Museen gelegentlich beobachtet, dass Besucherinnen und Besucher, statt sich vor ein Bild zu setzen und sich wirklich die Zeit zu nehmen, das Bild zu betrachten, es wirken zu lassen, es erscheinen zu lassen, in einen Museumssaal kommen, mit dem Smartphone 2, 3 Fotos machen, die natürlich nicht im geringsten etwas mit diesem Bild zu tun haben, was da zu sehen ist, und dann zum nächsten gehen. Für Heidegger liegt genau darin eine Gefährdung der persönlichen Freiheit. Der Mensch entwickelt keine eigene Haltung zu den Dingen, weil er sich gar nicht auf sie einlässt. Damit ist seine freie Entfaltung eingeschränkt, denn er übersieht so die Vielzahl der Auslegungsmöglichkeiten, die beispielsweise ein Kunstwerk bieten würde, wenn man sich davon in den Bann ziehen lassen würde. Heidegger spricht von der Einebnung von Seinsmöglichkeiten. Dieser Gedanke lässt sich auch auf andere, so selbstverständliche wie angenehme technische Helfer im Alltag ausweiten. Wer zum Beispiel jedes Reiseziel nur noch per Navi plant und jegliche Eigenleistung abgibt, hat sicherlich ein anderes Verhältnis zu einer Reise als derjenige, der die Route bewusst plant und eigenständig Schritt für Schritt abfährt. Wenn es so ist, dass ich mich in einer unendlichen Kette von Pseudoinformationen bewege und kein reales Verhältnis zu den Dingen um mich herum habe, das würde ich als Unfreiheit verstehen. Nun ist Heideggers Freiheitsbegriff ein Spezialfall. Er hängt eng mit Authentizität zusammen und Wahrhaftigkeit. Ein bekannteres Verständnis der Freiheit in der Geschichte der Philosophie ist die Willensfreiheit. Einer der berühmtesten Vertreter und auch einer der optimistischsten war Immanuel Kant. Er definiert sie einerseits als Unabhängigkeit von der Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit, andererseits positiv als Eigenschaft des Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein. Damit ist gemeint, dass der Mensch sich bewusst zu einer moralischen Handlung entscheiden kann, beispielsweise jemanden aus einem zugefrorenen See zu retten, obwohl er sich selbst davor fürchtet. Willensfreiheit bedeutet also, dass wir unser Handeln selbst im Griff haben, dass wir aus unserer Vernunft heraus bestimmen, was richtig ist und was wir tun wollen. Aber gilt das noch, wenn Internetkonzerne mehr über uns wissen als wir selbst? Vielleicht bald unsere Gedanken lesen können? Aus der Sicht des Berliner Philosophen Byung-Chul Han ist es in Zeiten des Internets mit der Willensfreiheit wohl bald vorbei. Die Person selbst positiviert sich zur Sache, die quantifizierbar, messbar und steuerbar ist. Frei ist aber keine Sache. Big Data kündigt das Ende der Person und des freien Willens an. Die Person positiviert sich zur Sache. Damit ist gemeint, dass wir über unsere Daten eine Art virtuelles Ich ausbilden. Unser digitaler Habitus bildet einen sehr genauen Abdruck unserer Person, unserer Seele. Vielleicht genauer oder vollständiger als das Bild, das wir uns von uns selbst machen. Aber was macht diesen virtuellen Abdruck genauer als unser eigenes Bild von Personen? Das lässt sich zum Beispiel daran zeigen, wie wir andere Menschen bewerten. In der Regel bleibt es bei ungefähren Einschätzungen. Jemand ist sympathisch, nett, umgänglich. Wir tun uns meist schwer, eine exakte Aussage über jemanden zu treffen. Ein Mensch zergliedert in Daten ist dagegen greifbarer. Eine Sache mit Eigenschaften. Sie lässt sich, wie bei der US-Firma Axiom, in Kategorien einteilen. Im Internet wird der Mensch vermessen und berechnet. Welche Orte besucht er wann? Wie viele Freunde hat er? Wann hat er Lust auf Schokolade? Wie lange liest er welche Seite in einem E-Book? Wie hoch ist sein Fettanteil? Wie viele Schritte macht er am Tag? Der Sozialphilosoph Max Weber hat über die Technisierung 1919 einen Vortrag vor Münchner Studenten gehalten. Sein Fazit war damals, die zunehmende Technisierung bedeute, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte mehr gebe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen könne. Das bedeutet aber die Entzauberung der Welt. Die Frage ist, da sich das Internet auf den Menschen richtet, Wird er nun selbst durch Berechnen beherrschbar? Kommt es zu einer Art Entzauberung des Menschen und dem Verlust des freien Willens? Byung-Chul Han würde dem vorsichtig zustimmen. Big Data macht womöglich unsere Wünsche lesbar, deren wir uns nicht eigens bewusst sind. Dass eine Frau in einer bestimmten Schwangerschaftswoche Verlangen nach einem bestimmten Produkt hat, ist eine Korrelation, deren sie sich nicht bewusst ist. Sie kauft das Produkt einfach so, aber sie weiß nicht warum. Es ist so. Wenn Big Data Zugang zum unbewussten Reich unserer Handlungen und Neigungen böte, so wäre eine Psychopolitik denkbar, die tief in unsere Psyche eingreifen und sie ausbeuten würde. Menschliche Handlungen wären dann aus Sicht von Professor Han vorauszuberechnen und ließen sich somit steuern. Algorithmen könnten uns das Nachdenken abnehmen, schlicht weil sie es für uns besser und schneller erledigen könnten. Diese Fremdsteuerung nennt Han Psychopolitik. Die digitale Psychopolitik ist dazu imstande, in die psychischen Prozesse prospektiv einzugreifen. Sie ist womöglich schneller als der freie Wille. So kann sie ihn überholen. Das würde aber das Ende der Freiheit bedeuten. Tatsächlich ist es so, dass die Analysen großer Datenmengen grundsätzlich darauf aus sind, die Zukunft zu beeinflussen. Es geht nie nur darum, die Vergangenheit zu verstehen. Das ist ein Unterschied zur Überwachung von Orwells Big Brother. Dort wurden vergangene Regelverstöße sanktioniert. Mit Big Data wird das künftige Verhalten gelenkt. Erste Versuche damit kennen wir zum Beispiel von den Werbeangeboten im Internet, die häufig zu dem passen, was wir gerade brauchen, weil wir anderswo schon danach gesucht haben. Doch kann die sogenannte Psychopolitik wirklich den freien Willen besiegen? Das ist auch eine Definitionsfrage. Denn über die Freiheit des Willens wird gerade in den letzten Jahren in der Philosophie und in der Psychologie wieder heftig diskutiert. Dieser Wille wäre für gezielte Angebote möglicherweise noch empfänglicher, wenn sich dieses Chaos durch exakte Erfahrungswerte berechnen ließe. Aber es gibt auch eine optimistischere Vorstellung des freien Willens, dass wir uns, Kraft unserer Vernunft, wirklich frei entscheiden können. Ein Anhänger dieser These war Immanuel Kant. Für ihn steht der freie Wille gerade in einer Art Radikalopposition zu Sehnsüchten und Neigungen. Er sei das Vermögen, eine Entscheidung gegen sinnliche Antriebe zu treffen, durch Bewegursachen, die nur von der Vernunft vorgestellt werden. In diesem Sinne hält Ottfried Höffe, Kant-Experte aus Tübingen, die Psychopolitik zwar für eine Bedrohung der Freiheit, aber für keine, die sich nicht in den Griff bekommen ließe. Das, was Sie jetzt beschreiben, völlig richtig beschreiben, ist doch nur eine Fortsetzung dessen, was wir früher Werbung genannt haben. Und dass man sich gegen Werbung wehren muss, ist eine Seite, aber muss sich davon nicht beeinflussen lassen. Vor allem ist es vielleicht eine Frage der Tages-, Wochen- und Jahreseinteilung. Wie viel Zeit nimmt man sich, um diesen Links der Algorithmen zu folgen? Und wie viel Zeit nimmt man sich, wo man sagt, jetzt, auf keinen Fall? Ähnlich entspannt, da ist sich Ottfried Höffe sicher, würde Kant mit dem Internet umgehen. Die klassische Technikskepsis, die etwa Martin Heidegger auszeichnet, war ihm fremd. Technik dient schließlich, richtig eingesetzt, der Autonomie des Menschen. Doch wie viel Autonomie verträgt der Mensch? Und wo liegen die Grenzen der Technik? Wenn es nach einigen Anhängern der digitalen Technik geht, dann gibt es praktisch keine Grenzen mehr. Es formiert sich derzeit eine Bewegung, die hofft, gerade durch digitale Technik ein vollkommen autonomes Subjekt herzustellen. Der Mensch soll sogar mit Hilfe der Virtualität Krankheit und Tod überwinden, unsterblich werden. Derartige Zukunftsvisionen gehen davon aus, dass es in wenigen Jahren möglich sein müsste, das Gehirn komplett auf einen Computer zu übertragen. Was für uns noch wie eine utopische Spinnerei von abgehobenen Technikfreaks klingt, wird schon heute von namhaften Firmen wie Apple, Google und anderen mit viel Geld gefördert. Geld, das in die sogenannte Singularity University fließt, die an der Unsterblichkeit des Menschen forscht. Einige dieser Futuristen, die an dieser Vision arbeiten, denken bereits an mehrere Versionen der Gehirne, die sich einfach aus dem Netz herunterladen lassen. Schon der Begriff Unsterblichkeit sei unangebracht, sagt Ottfried Höffe. Dieser angebliche, unsterbliche, transhumane Mensch ist ja auch jemand, der in Raum und Zeit lebt und vielleicht auch eine Vergangenheit hat, mindestens zurückzuführen auf den Erfinder und den Ingenieur, der das hergestellt hat. Unsterblichkeit haben Philosophen früherer Generationen, wenn überhaupt, dann eher göttlichen Wesen zugeschrieben. Eine Grundvoraussetzung ist, dass dieses göttliche Wesen nicht selbst einen Schöpfer oder eine Ursache hat. Denn wenn etwas erst entsteht, dann kann es nicht ewig existieren. Alles, was eine Ursache hat, kann sich mit der Zeit verändern. Und das heißt in letzter Konsequenz auch sterben. Ganz praktisch ließe sich so ein Gehirn aus Daten ganz einfach wieder löschen. Unsterblichkeit in diesem Zusammenhang ist also, begrifflich gesehen, ziemlicher Unsinn. Und dennoch, die sogenannten Transhumanisten gehen davon aus, dass sich neben dem Gehirn auch der komplette Körper bald nachbilden lässt und wir uns somit bis in ewige Zeiten immer wieder erneuern könnten. Aber was wäre das wohl für ein Wesen, das da weiter existieren würde, fragt sich der Philosoph Ottfried Höffe. Ist es ein verantwortliches Wesen? Und dann die weitere Frage des Politischen. Wie leben diese technischen Wesen untereinander und wie leben die mit uns Menschen? Und wie verhalten die sich zur Tierwelt? Darf man Tierprodukte essen? Soll man Veganer sein? All die Dinge, die uns so wirklich umtreiben und wirklich ein großes Gewicht haben. Was hilft uns da dieser transhumane Gegenstand? Auch Günter Fiegal ist skeptisch. Selbst wenn sich da etwas erschaffen ließe, mit einem wirklich lebendigen Wesen hätte dieser Gegenstand nur wenig zu tun. Dieses leibhafte Dasein in einer Welt lässt sich nicht als eine Summe von Informationen rekonstruieren oder ersetzen. Und zwar einfach deswegen nicht, weil diese Summe von Informationen ja zum Beispiel nicht enthalten würde, wie wir unter unvorhergesehenen Bedingungen bei der Erfahrung von etwas, das uns in positiver oder negativer Weise herausfordert, unsere Verhaltensmuster ändern würden. Dazu sind wir ja imstande. Und diese Offenheit des Unvorhersehbaren, die haben wir als leibhafte Wesen in einer Welt, sodass wir sie nicht als eine mit dem Namen eines Individuums benannte Cloud haben könnten. Absolute Freiheit durch digitale Unsterblichkeit? Derartige Visionen werden wahrscheinlich Utopien bleiben. Aber noch ist die Zukunft offen. Und mit einer gesunden Skepsis gegenüber der digitalen Welt darf man hoffen, dass das so bleibt. Sie hörten Google, Heidegger und Kant. Wie frei macht uns das Internet? Von Fabian Mader. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Gerd Heidenreich. Ton und Technik Jochen Fornell. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.